Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe mittlerweile der MMA Radio UFC News. Es ist schon wirklich beeindruckend, wie viele News so in einer Woche auflaufen. Auch heute habe ich wieder eine pickepackevolle Sendung. Also mein 20-Minuten-Konzept, das glaube ich nicht, dass ich das einhalten kann. Aber wer weiß, vielleicht schafft man 30 Minuten. Ich möchte auch schnell keine Zeit verlieren und direkt anfangen mit den ersten News. Achso, eins vielleicht noch. Ich habe jetzt begonnen, meine News so ein bisschen zu gliedern. Also es gibt immer für mich so die Top-Themen der Woche. Die bringe ich natürlich am Anfang. Und dann teile ich die News so ein bisschen in Rubriken ein. Zum Beispiel gibt's heute die Rubrik The Girls. Ihr könnt euch schon vorstellen, was sich darunter verbergen könnte. Dann gibt's die Rubrik Brasilien und eine Rubrik, die nennt sich Weiteres. Auch das ist relativ selbsterklärend. Und natürlich eine Rubrik mit dem Namen Fight Announcements. Die kennt ihr und die gibt's natürlich wieder zum Schluss. So, wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht weiter rum lamentieren und direkt loslegen und keine Zeit verlieren. Und zwar beginne ich mit dem Thema, das mich persönlich am meisten umtreibt. Es geht natürlich um die UFC in Berlin am 31.05. Und da hat jetzt die UFC bekannt gegeben, dass sie die Sitze ein klein wenig umverteilt haben, also die Sitzverteilung geändert haben. Dadurch sind neue Kapazitäten in einer günstigen Kategorie frei geworden und man kann jetzt schon Tickets für 52 Euro kaufen. Also solltet ihr noch kein Ticket haben und euch die, ich glaube 77 waren es bisher, 77 Euro zu viel sein, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, noch Tickets für günstige 52 Euro zu bekommen. Und ich finde, für 52 Euro sollte man die UFC mal gesehen haben. Ich kann euch versprechen, ihr werdet es nicht bereuen. Holt euch eure Tickets, solange es diesen günstigen Tarif noch gibt. Ich denke nicht, dass das ewig halten wird. Geht hin, nehmt auch die komplette Fight Week am besten mit. Es wird euch einiges geboten sein, das sei versprochen. Ich weiß nichts Genaues, aber ich weiß so viel, dass es sich lohnen wird. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, reist früh an, nicht erst am Samstag. Nehmt mit, was nur geht. Es wird sich lohnen. Außerdem, Marc Munoz hat sich zu Wort gemeldet und zu seinem Kampf gegen Gegard Mousasi ein bisschen was erzählt. Nämlich, kündigt Marc Munoz ein K.O. oder ein Submission-Sieg für die zweite Runde an. Er hat gesagt, länger als zwei Runden geht das nicht. Danach heißt es Submission oder K.O. Victory for me. So könnte man zusammenfassen. Dann hat sich am Dienstag was ereignet. Das war ein bisschen komisch. Zunächst wurde am Montag bereits TJ Grant von den UFC-Rankings, also auf UFC.com von den Rankings, die man dort finden kann, deplatziert, wurde also runtergenommen und einen Tag später konnte man auch Nate Diaz nicht mehr finden. Und natürlich war die Verwirrung zunächst groß. Was ist da los? Ich und Chris haben spekuliert, ob die UFC vielleicht TJ Grant oder Nate Diaz entlassen haben könnte. Das ist nicht der Fall. Die UFC erklärt das Ganze so: Es gibt aktive und nicht aktive Kämpfer in ihrem Roster und da Nate aktuell keine Kämpfe annimmt und TJ Grant so lange ausfällt, werden sie als inaktiv deklariert und deshalb aus den Rankings genommen. Die Frage, die sich natürlich dennoch stellt, ist, warum gilt diese Regel nicht für Dominic Cruz, Anderson Silva oder zum Beispiel Cat Zingano, die ja auch schon lange fehlen und immer noch gerankt werden, bei Anderson Silva sogar als Number One Contender im Middleweight. Es klingt ein bisschen fadenscheinig, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht wollen sie auch ein Exempel statuieren an Nate Diaz, würde ich mal sagen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig, die Begründung. Ja, also die UFC geht sogar noch ein bisschen weiter darauf ein und sagt, bei Dominic Cruz zum Beispiel wurde uns ein unverbindlicher Termin gegeben, wann er wieder zurückkommen kann. Und jetzt bei TJ Grant zum Beispiel wissen wir gar nicht, wann er zurückkommt. Aber auch das, ich meine, Dominic Cruz fehlt jetzt bald seit 3 Jahren. Also von einem unverbindlichen Termin kann man da, glaube ich, auch nicht mehr reden. Und man muss vielleicht auch mal überlegen, Dana White sagt immer wieder, wenn es um die Rankings geht und Leute sich beschweren, beschwert euch bei den Journalisten, die machen die Rankings. Die Frage sei erlaubt, gilt das auch jetzt? Also wenn jetzt die Journalisten der Meinung sind, Nate Diaz ist die Nummer 6 im Lightweight, ist es relativ schwierig, das zu voten, denn Nate Diaz wird ja von der UFC selber von den Rankings entfernt. Dana selber hat sich auch noch konkret geäußert. Er hat zum Beispiel gesagt, bei so ernsten Verletzungen wie bei TJ Grant nehmen wir die Kämpfer aus den Rankings. Sobald die Kämpfer dann wieder fit sind, werden sie auch wieder gerankt. Wie gesagt, habe ich gerade schon meine Meinung dazu geäußert. Ich halte das für ein bisschen fragwürdig. Interessanter wird es bei Nate Diaz. Da sagt Dana White, bei Nate Diaz ist das anders. Nee, ist das nicht anders, Entschuldigung. Nate lehnt die ganze Zeit Kämpfe ab. Sobald er sich wieder dazu entschließt zu kämpfen, wird er auch wieder gerankt. Und natürlich wurde danach gefragt, ja, ist er jetzt entlassen oder wie oder was? Und Dana White meinte, man sieht doch, was los ist. Nate will entlassen werden, Nate will mehr Geld, er will die ganzen Dinge, von denen wir ja auch schon auf Twitter gelesen haben. Fakt ist, er hat gerade einen neuen Vertrag unterschrieben, er ist unter Vertrag, die UFC bietet Nate Diaz Kämpfe an und er nimmt diese nicht an. Und Dana sagt, ich weiß nicht, wie lange wir das Spielchen noch mitspielen, es ist nicht fair den anderen Kämpfern gegenüber. Andere arbeiten sich nach oben und wollen kämpfen, Nate offensichtlich nicht. Aber Dana sagt auch klipp und klar, Nate Diaz hat weiterhin Vertrag bei der UFC. Also er ist nicht entlassen. Aber ich habe meine Meinung dazu gesagt, ein bisschen merkwürdig ist das schon. Dann gab es eine Hiobsbotschaft, am Montag war es, glaube ich, nämlich, dass sich Junior Dos Santos die Hand gebrochen hat und damit ausfällt für seinen Kampf am 31.05. beim Ultimate Fighter 3 Finale in Sao Paulo. Da sollte er gegen Stipe Miocic antreten. Das sollte der erste richtig harte Prüfstein für Stipe Miocic werden. Leider, kommt es nicht zu diesem Kampf. JDS hat sich auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, es tut mir sehr leid, ich entschuldige mich bei meinen Fans der UFC und bei meinem Gegner Stipe Miocic. Ich hoffe, dass, wenn meine Hand geheilt ist, ich noch einmal die Gelegenheit bekomme, in Brasilien zu kämpfen. Die UFC hat da natürlich sofort nach einem Ersatz-Main-Event gesucht und präsentiert ein Main-Event. Eigentlich müsste man da vielleicht nochmal einen anderen Namen dafür erfinden, meiner Meinung nach. Fabio Maldonado wird nämlich Junior Dos Santos ersetzen. Miocic sagt, ich bin froh, dass Fabio einspringt und das ganze harte Training nicht umsonst war. Dennoch, ich will immer noch gegen JDS kämpfen. Hoffentlich ist das dann mein nächster Gegner. Wie gesagt, ich halte jetzt nicht so viel von diesem Main Event. Sollte eigentlich relativ easy werden für Miocic, aber genau darin liegt natürlich dann auch die Gefahr. Wenn du den Gegner nicht ernst nimmst, könnte das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ein weiterer Diaz hat es dann in die News geschafft, nämlich Nick Diaz. Und zwar gab es eine lustige Aktion von Josh Thompson, das unterstelle ich ihm jetzt einfach. Josh schrieb auf Twitter folgendes: I knocked out your brother, I knock your bitch ass out in San Jose, July 26th. Let's do it, bitch. San Jose versus Stockton, yup. Fuck you, Nick Diaz. Ich glaube, man muss es nicht übersetzen, was Josh Thompson da geschrieben hat auf Twitter. Später ist er dann so ein bisschen zurückgerudert und meinte, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sowas nie über einen anderen Kämpfer sagen oder schreiben würde. Ihm sei angeblich gestern Nacht, das war, glaube ich, am Samstag dann, das Telefon gestohlen worden. Eine Ausrede, die sich so ein bisschen etabliert unter UFC-Kämpfern. Er respektiert alle Kämpfer, vor allem die Diaz-Brüder, sagt Josh Thompson. Nick und Nate waren immer cool zu mir und es gibt nichts Negatives über sie zu sagen. Ich stelle es doch sehr in Frage, ob mir wurde mein Handy geklaut, Ausrede hier der Wahrheit entspricht. Ich glaube eher, dass entweder Josh Thompson so dicht war und irgendein Bullshit getwittert hat und am nächsten Tag sich dafür geschämt hat, oder dass irgendwie ein Kumpel sich das Telefon von ihm geschnappt hat und sich damit einen Spaß erlaubt hat. Und auch Nate Diaz fällt auf diesen billigen Trick mit dem geklauten Telefon nicht rein. Nate schrieb, ich übersetze jetzt mal kurz auf Deutsch, du warst besoffen und hast Scheiße geschrieben. Als du aufgewacht bist, hast du dich erschrocken. Und dann gibt's die großartigen Hashtags Backpedaled, Sorry Ass Little Bitch, What Really Happened und Be Real. Also großartiger Tweet, wie immer von Nate Diaz. Daraufhin meldete sich Josh Thompson wieder zu Wort und meinte, ich habe mich bei dir und deinem Bruder respektvoll entschuldigt. Wenn das nicht geschätzt wird, ist mir das egal. Ich gebe einen Scheiß darauf, was du denkst. Also da entwickelt sich so ein kleiner Beef. Und Khabib Nurmagomedov hat sich einfach auch mal mit ins Gespräch eingeklinkt und meinte, mein Handy wurde letzte Nacht nicht beim Dinner gestohlen und ich fordere einen der Diaz-Brüder heraus, anytime, anyplace, anyway, kein Problem für mich. Und das ist natürlich wieder ein typischer Khabib Nurmagomedov Tweet. Übrigens, das ist eine kleine Empfehlung von mir. Solltet ihr Twitter benutzen, folgt Khabib Nurmagomedov. Großartige Tweets. Lohnt sich jedes Mal aufs Neue in seiner Timeline rumzustöbern. Dann kommen wir zu dieser neuen Sektion, die sich Girls nennt. Von der Zeit her sieht's auch gut aus. Übrigens, dieses Zeitproblem, was ich da das letzte Mal häufiger angesprochen habe, kann ich gar nicht fixen. Denn irgendwie darf man nicht länger als 20 Minuten am Stück sich filmen mit einer Spiegelreflexkamera, warum auch immer. Und es gibt zwar einen Hack, aber da will ich jetzt noch nicht rumdoktern an meiner Kamera. Vielleicht machen wir es irgendwann mal. Oder ich kaufe mir einfach eine richtige Videokamera. Mal sehen, wie sich das hier auf YouTube weiterentwickelt. So, letzte Woche war ja ein Thema die Geschichte von Badge Correa, die Ronda Rouseys Girls so ein bisschen herausgefordert hat und Ronda Rousey natürlich auch. Ihr erinnert euch, die Four Horsewoman, und Badge Correa hat nach ihrem Sieg über Jessamyn Duke diesen einen Finger weggeknackst oder weggeknickt, wie auch immer. Und Badge hat jetzt in einem Interview gesagt, ich weiß, dass alle vier gute Freundinnen sind und zusammen wohnen und trainieren. Sie nennen sich die Four Horsewoman. Ich weiß, dass ein Sieg gegen eine von ihnen auch alle anderen drei betrifft. Und sie möchte in der UFC Geschichte schreiben. Sie will Champion werden. Eine von den Vieren ist Ronda und ich will ganz besonders gerne gegen sie kämpfen. Das ist das, was Badge Correa sagt. Sie sagt auch, ich nehme jeden Kampf an, den die UFC mir anbietet. Wenn sie wollen, dass ich gegen Shayna Baszler antrete, dann werde ich das machen. Ich besiege sie und steige in den Rankings. Mein Ziel ist es, Champion zu werden. Das ist relativ klar, was sie damit sagt. Und ihr Wunsch wurde nun auch Wirklichkeit. Badge Correa wird am 2.8. bei UFC 176 in Los Angeles auf Shayna Baszler treffen. Und ja, wenn sie dann Shayna besiegt, vielleicht kann sie dann schon sich eine Chance ausrechnen auf einen Titelkampf gegen Ronda Rousey. Vorausgesetzt ist natürlich, Ronda behält ihren Titel gegen Alexis Davis, aber davon gehen wir einfach mal aus. Badge sagt auch nochmal, niemand ist unbesiegbar, und das gilt natürlich auch für Ronda Rousey. Ich bin gespannt, sie ist vielleicht nicht unbesiegbar, aber es ist sehr schwer, Ronda Rousey zu besiegen, da sind wir uns, denke ich mal, einig. Wir bleiben bei den Damen, und da hat sich Sarah Kaufman letztes Wochenende zu Wort gemeldet und meinte, die Woche geht zu Ende und ich wundere mich, wie lange Miesha Tate noch für eine Antwort braucht. Wir beide wollen es und die Fans wollen es auch. Miesha, sag mir endlich, wann du wieder kämpfen willst. Hintergrund hinter diesem Tweet ist, dass Sarah Kaufman Miesha Tate herausgefordert hat zu einem Kampf. Miesha hat darauf nicht geantwortet. Später oder im Laufe dieser Woche hat sie sich dann noch zu Wort gemeldet und meinte, Juni ist mir zu früh, denn da wollte Sarah Kaufman gerne kämpfen. Mittlerweile ist sie sogar noch konkreter geworden und sagte, ich antworte nicht auf diese kindischen Twitter-Anfragen. Sie will auch gerne gegen Sarah Kaufman kämpfen, aber möchte jetzt eine etwas längere Pause einlegen und sich ein bisschen Zeit lassen, bis sie wieder in den Oktagon steigt. Der Hintergrund könnte auch noch sein, dass Miesha Tates Vertrag ausläuft. Sie hat nur noch einen Kampf übrig und die UFC mag es ja nicht so sehr, ihre Kämpfer wirklich dann mit diesem letzten Vertrag nochmal rauszuschicken. Das hat zum Beispiel zuletzt bei Gilbert Melendez für Probleme gesorgt. Sarah Kaufman ist übrigens auch noch auf die Geschichte eingegangen, die ich letzte Woche in den News hatte, nämlich dass Miesha Tate meinte, dass ein Kampf zwischen Ronda und Gina Carano ein Witz sei. Und da sagt Sarah Kaufman dazu, wo ist der Unterschied, wenn Gina Carano nach langer Pause einen Titelkampf bekommt? Miesha wurde ausgenockt und hat einen Titelkampf bekommen. Und sie unterstellt der UFC, dass sie Miesha Tate so ein bisschen pushen wollen. Also das ist auch nochmal so ein kleiner Affront seitens Sarah Kaufman gegen Miesha Tate. Vielleicht will sie damit Miesha noch so ein wenig aus der Reserve locken. Und ich habe es gerade eben ja schon gesagt, Miesha Tates Vertrag läuft aus und zurzeit verhandelt sie auch mit der UFC über einen neuen Vertrag. Und sie würde gern mehr Geld pro Kampf bekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, die Argumente sind nicht unbedingt auf ihrer Seite. Sie hat erst einen Sieg in der UFC. Ich will nicht so weit gehen, dass... ich will so weit gehen. Dieser Sieg war sogar umstritten, ansonsten alles verloren. Und Miesha sagt aber, ich glaube, mein Marktwert ist deutlich gestiegen, seitdem ich bei der UFC bin. Das sei mal dahingestellt. Klar, sie hat schon das Argument auf ihrer Seite, dass sie für viel Interesse gesorgt hat im oder zum Ende des Jahres 2013, aber ich glaube, dass sie da sehr von Ronda Rousey profitiert hat. Aktuell verdient Misha Tate so ungefähr pro Kampf $28.000 plus Siegesprämie, die beläuft sich dann auch nochmal auf $28.000. Also sie will da so ein bisschen am Rad drehen. Ich kann es schon verstehen, für mich ist Ronda Rousey die Nummer 1, ganz klar, bei den Damen. Und dann kommt aber wahrscheinlich schon Misha Tate auf 2. Also nicht was die Stärke als Kämpferin angeht, sondern als Drawing Power. Einfach, was sie wert ist für die UFC. Deswegen könnte ich das Argument schon verstehen. Ich glaube, dass Misha schon die zweitbekannteste UFC-Fighterin in der logischerweise UFC ist. Kat Zingano, auf die wartet man ja schon seit längerem. Hat sich schwer verletzt, musste deswegen Ultimate Fighter absagen, danach die Tragödie mit ihrem Mann. Und das Schöne ist, ab jetzt darf sie wieder voll trainieren und Sarah Kaufman hat sich gleich wieder zu Wort gemeldet und hat gesagt, hey Mensch, das wäre doch cool, wenn dein Comeback-Kampf gegen mich stattfinden würde. Also Sarah Kaufman versucht es überall, sich ins Gespräch zu bringen. Und dann habe ich noch eine Meldung, die die Damen betrifft. Und zwar hat sich Dana White mal wieder zu Wort gemeldet bezüglich Holly Holm und Gina Carano. Und er hat gesagt, mit Holly Holm und Gina Carano arbeiten wir weiterhin an einem Deal. Gerade bei Holly Holm ist das ganz, ganz wichtig, diese Aussage. Denn Dana White hat ja vor nicht allzu langer Zeit mal gesagt, dass er nicht glaubt, dass Holly Holm und die UFC in naher Zukunft zusammenkommen werden. Jetzt hört sich schon wieder ein bisschen anders an. Und da heißt es zuhören jetzt. Dana White hat sich auch zu Cristiano Justino, besser bekannt als Cyborg, zu Wort gemeldet. Und er meinte, wir wissen alle, was das Problem mit Cyborg ist. Gewicht, Steroide und der Manager. Ich meine, Tito Ortiz ist zwar so ein bisschen raus aus dem Rennen, aber unter der Hand leitet Tito Ortiz immer noch die Geschäfte von Cyborg so ein bisschen. Dana White sagt, ich würde sagen, dass sie nie in der UFC zu sehen ist, aber ich habe gelernt, niemals nie zu sagen. Also damit lässt er sich selber so ein kleines Schlupfloch, vielleicht doch irgendwann einmal Cyborg zu verpflichten. Viele sagen, ja, man muss es machen, wenn sie das Gewicht, die 135 Pfund erreichen kann, muss man sie verpflichten. Man möchte unbedingt diesen Kampf Rousey gegen Cyborg sehen. Tja, aber es sieht, wie gesagt, nicht so richtig danach aus, dass die UFC auch Bock darauf hat, klar. Ronda Rousey ist für sie das ideale Aushängeschild und eine Niederlage gegen Cyborg würde der UFC wehtun. Das kann man, denke ich, mal so sagen. Dann kommen wir jetzt nach Brasilien und da hat Vitor Belfort mal wieder ein Interview gegeben, das sich großartig liest. Zuerst einmal hat er hinterfragt, ob das überhaupt Sinn macht, dass Lyoto Machida um den Titel kämpft. Er meint nämlich, es macht keinen Sinn, dass Lyoto um den Titel kämpft. Jacare sollte eigentlich gegen Chris Weidman kämpfen. Wenn es Rankings gibt, sagt er, dann sollte man sie auch nutzen. Nur die Rankings zählen nicht und jetzt müssen wir es einfach akzeptieren, dass Lyoto Machida gegen Chris Weidman antritt. Wer auch immer den Titel trägt, er ist mein nächster Gegner, sagt Vitor Belfort, also er gibt hier schon mal ein klares Ziel für 2014 heraus. Und was ich viel interessanter fand, war natürlich seine Äußerung zum Thema das Leben ohne TRT. Und da sagt Vitor Belfort, ich fühle mich wie ein Tier. Der Heilige Geist gibt mir alles, was ich brauche. Ich trainiere wie ein Tier. Keiner trainiert härter als ich. Also kleiner Einwand von mir, wenn doch der Heilige Geist es ist, der Vitor Belfort alles gibt, was er braucht. Wieso muss er dann Vitor Belfort lange Zeit auf TRT zurückgreifen? Oder hat der Heilige Geist auch irgendwas mit TRT zu tun? Man weiß es nicht. Momentan liegt sein Hormonwert bei 200. Normal sind so 300 bis 800. Und Vitor sagt, jetzt haben die anderen einen Vorteil. Kann man so sehen, ist aber völlig bescheuert im Endeffekt, denn es hat überhaupt keiner einen Vorteil. Ich kann ja jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, ja, weil Anderson Silva längere Arme hat, hat er dadurch jetzt einen Vorteil. Nee, dann muss ich halt versuchen, das zu kompensieren und ein niedriger Testosteronwert ist einfach völlig normal, wenn man älter wird. Also das betrifft alle Menschen. Ja, könnt ja mal, wenn ihr 35, 40 seid, euren Testosteronwert messen. Der wird auch nicht viel höher sein als 200. Da könnt ihr davon ausgehen. Unter Umständen ist er vielleicht bei 300, aber viel, viel höher ist er nicht. Und Vitor Belfort geht auch nochmal konkreter auf die ganze TRT-Geschichte ein. Er sagt, TRT gibt es im Baseball, im Basketball und bei anderen Sportarten. In MMA wurde es mystifiziert, weil ich die Gegner ausgenockt habe. Ja, Möglicherweise gibt es das im Baseball und im Basketball. Aber ich glaube jetzt, dass es wahrscheinlich schon ja gravierendere Wirkung hat, wenn ein Kämpfer mit TRT in den Oktagon steigt, als wie wenn irgend so ein Typ sein Baseball da mit Testosteronunterstützung schlägt. Denn hier triffst du schließlich einen Menschen. Und ja, ich finde, da sollte man schon nochmal ein bisschen genauer hingucken, ob der ein oder andere da nicht bescheißt. Ist jedenfalls meine Meinung zu diesem Thema. Vitor Belfort legt noch einen drauf. Er sagt, nachdem TRT verboten wurde, kämpfte Dan Henderson gegen Shogun mit TRT. Und Vitor sagt, das ist schon komisch. Ein Brasilianer darf nicht in den USA mit TRT kämpfen, aber ein Amerikaner darf es in Brasilien. Ist natürlich Schwachsinn, guter Vitor. Offensichtlich hat sich da im Kopf schon irgendwas verschoben mit diesem ganzen TRT-Missbrauch. Denn Dan Henderson und Shogun waren die letzten, die diese Freigabe bekommen haben, mit TRT kämpfen zu dürfen. Und ab jetzt ist das auch für jeden Amerikaner natürlich in Brasilien tabu. Was sagt er denn noch? Wenn es TRT in vielen anderen Sportarten gibt, wieso dann nicht in MMA? Es gibt keinen Vorteil. Es bringt dich nur auf dasselbe Level wie alle anderen. Und Vitor, damit hast du dir die Antwort schon gegeben. Es bringt also doch einen Vorteil, denn du kannst damit einen biologischen Nachteil ausgleichen. Und so ist einfach, Combat-Sportarten sind so nicht angedacht, dass man mit verschiedenen Mitteln dafür sorgt, Nachteile auszugleichen. Das ist einfach Schwachsinn, ja. Dann geht Vitor noch auf die Leute ein, die immer mal wieder sagen, Vitor Belfort solle sich doch zurückziehen und retiren. Und Vitor sagt, die Leute sagen, ich sollte retiren. Ja, genau das hättet ihr gern, dass ich aufhöre, sagt Vitor, weil ihr Angst habt, dass ich euch ausnocke. So ist es, Vitor. Die Leute haben Angst, dass du sie ausnockst, deswegen solltest du retiren. Und Vitor legt noch einen nach, ich werde nicht retiren, ich komme zurück und ich werde gewinnen. Und damit meint er wahrscheinlich den Titel. Und gute Karten hat Vitor Belfort mittlerweile auch wieder zurückkommen zu dürfen. Ihr wisst, er hat letzte Woche erzählt, dass er alle Tests zu Hause positiv bestanden hat und jetzt auch wieder in Las Vegas kämpfen möchte. Da hat Dana White und Las Vegas erstmal gesagt, Moment, da gibt's doch noch das ein oder andere zu klären. Und man hat gedacht, gut, die Rückkehr des Vitor Belforts verschiebt sich noch eine Weile, aber die brasilianische Athletic Commission, besser bekannt unter dem Namen CAB MMA, hat sich zu Wort gemeldet und gibt Vitor Belfort grünes Licht. Er kann kämpfen, aber ohne TRT, ist ganz klar, haben wir ja gerade eben gesagt. Und laut CAB MMA hätte Vitor schon für den 31.05., sprich für das Ultimate Fighter 3 Brasilien Finale, eine Freigabe bekommen können. Also vielleicht sind wir da noch an einem ganz großen Ding vorbeigeschlittert, nachdem Junior dos Santos ausgefallen ist. Mit Sicherheit hätte Vitor Belfort nicht den Kampf gegen Stipe Miocic angenommen, aber womöglich gegen einen anderen Gegner. Wenn wir schon bei Vitor sind, dann hat sich Jael Sonnen bezüglich Vitor Belfort zu Wort gemeldet und er meinte, neben John Jones ist Vitor Belfort aktuell für mich der gefährlichste Kämpfer in der UFC. Und Jael sagt, früher oder später werden wir aufeinandertreffen. Bis es soweit ist, lüge ich jeden an und erzähle, was Vitor für ein toller Fighter ist. Also ihr merkt schon, Jael Sonnen hat sich da wieder nicht lumpen lassen. Zuerst sagt er, Vitor ist einer der Besten und später widerlegt er sich damit selber, dass er meint, er lügt die Leute nur an und hält gar nicht so viel von Vitor Belfort. Schöne Meldung, finde ich. Jael Sonnen hat immer wieder einen Schmunzler mit drinne. Und Vitor Belfort, das Thema ist jetzt erstmal abgeschlossen, ist aber gar nicht so weit entfernt von Lyoto Machida, denn Lyoto Machida ersetzt ja Vitor Belfort im Titelkampf gegen Chris Weidman. Und Lyoto sagt, ich hätte gerne am 24.05. bereits gekämpft. Ihr wisst, der Kampf musste ja verschoben werden, da sich Chris Weidman am Knie verletzt hat und operiert werden musste. Und Lyoto sagt, die zusätzliche Trainingszeit ist einerseits gut, aber andererseits wiederum nicht, weil es halt dann auch nochmal so Gefahren birgt, dass du dich im Training verletzen könntest und vielleicht auch ein bisschen zu viel dann trainierst. Dieses Übertrainieren, das gibt's ja dann, ist ja ein bekanntes Problem, wenn man zu viel tut. Ich glaube, Junior dos Santos hat davon gesprochen, im zweiten Kampf gegen Cain Velasquez hätte er zu viel gemacht. Und Lyoto meinte auch, ich war bereit für den Kampf im Mai. Ich habe die Zeit jetzt zwar genutzt, um mich noch weiter zu verbessern, aber mir wäre es lieber gewesen, bereits am 24. zu kämpfen. Und darauf angesprochen, ob Chris Weidman einen kleinen Nachteil haben könnte jetzt durch diese Knie-OP, sagt Lyoto Machida nein. Ich glaube nicht, dass Chris Weidman einen Nachteil hat. Aber Lyoto Machida sagt auch, er hätte einen Weg gefunden, wie man Chris Weidman besiegen kann. Das ist eine sehr exklusive Information, die Lyoto Machida da hat, denn das ist bislang noch niemandem gelungen. Sprich, keiner kennt diesen Plan. Vielleicht werden wir ihn dann bei UFC 175 kennenlernen. Jose Aldo hat sich bezüglich Conor McGregor mal zu Wort gemeldet. Ihr erinnert euch, Conor McGregor sagte letzte Woche noch, ich breche Cup in Stücke, ich blamiere Chad Mendes und ich vernichte Jose Aldo. McGregor hat sich übrigens ein tolles Wortduell mit, beziehungsweise er hat sich eigentlich kein Duell mit Cole Miller geliefert, sondern er hat Cole Miller fertig gemacht, so möchte ich es sagen, bei der MMA Hour. Das ist die Sendung von Ariel Helwani. Das alles zusammenzufassen ist viel zu aufwendig, deswegen empfehle ich euch einfach mal auf YouTube nach Ariel Helwani, Cole Miller und Conor McGregor zu suchen, dann werdet ihr das schon finden. Zu den Aussagen von letzter Woche sagt Jose Aldo jetzt, das ist normal, manche Kämpfer wollen sich mit solchen Aussagen promoten. Ich persönlich bin offen für neue Fighter. Ich hoffe, er schafft es soweit, wie er vorgibt, es schaffen zu können. Also Conor McGregor im Endeffekt runtergebrochen, hofft Jose Aldo, dass Conor McGregor so gut ist, wie er sagt. Und wenn das der Fall ist, sagt Jose Aldo, dann können wir auch kämpfen. Bis jetzt ist er einfach nur ein Schwätzer. Er hat einmal in der UFC gekämpft, es waren zweimal, lieber Jose, aber ist egal, und denkt, er wäre der King. Ja, also was Conor McGregor definitiv schafft, ist die Aufmerksamkeit von vielen, vielen Kämpfern zu erregen. Das ist schon mal ein Talent, das er auf der Habenseite verbuchen kann. Anderson Silva, da gibt's auch eine neue Meldung, denn Anderson Silva hat jetzt die Freigabe, wieder MMA trainieren zu dürfen. Ganz wichtige Aussage seines Arztes, er darf wieder anfangen, ganz normal zu trainieren, kann sich vorbereiten für einen Comeback-Fight. Und Anderson Silvas Manager Ed Soares meinte, es ist noch zu früh, um eine Rückkehr anzukündigen, aber Ende des Jahres erscheint machbar. Wenn natürlich nicht irgendwie ein Rückschlag nochmal dazwischen kommt, hofft man natürlich nicht. Clover Teixeira, da haben wir letzte Woche darüber berichtet, oder ich habe letzte Woche darüber berichtet, dass er sich ja verletzt hat an der Schulter im Kampf gegen John Jones und hat sich jetzt mal zu Wort gemeldet, hat ein Interview gegeben und in diesem Interview hat er gemeint, er kann zurzeit den Arm nicht mal bewegen, solche Schmerzen hat er und er hofft, dass er noch in dieser Woche operiert wird, aber heute ist Samstag, er wurde bislang nicht operiert, also scheint das nicht geklappt zu haben. Die Ärzte meinten aber, nach der OP würde er nicht allzu lange ausfallen. Und er persönlich ist von seinem Kampf enttäuscht. Es gab Gelegenheiten für ihn, die er nicht nutzen konnte. Seine Kicks konnte er wohl gut blocken und die Distanz konnte er auch gut verkürzen. Mein Clover Teixeira, das hätte er sich schwerer vorgestellt. Man könnte auch sagen, dass John Jones es ihm nicht allzu schwer gemacht hat, die Distanz zu verkürzen. Es war, glaube ich, eher John Jones, der die Distanz verkürzt hat. Da scheint der gute Clover Teixeira noch an einer Gehirnerschütterung ein wenig zu laborieren. Dann hat er sich natürlich zur Geschichte geäußert, wie diese Schulterverletzung zustande kam. Er meinte, die Aktion gegen meine Schulter in der ersten Runde hat mir schwer zugesetzt. Es ärgert mich, dass es dazu kam. Das war ein schwerer Fehler von mir. Nach der Verletzung hatte ich eigentlich keine Punching Power mehr. Ich habe also die ganze Zeit mit dem linken Arm gearbeitet, sagt Glover. Und der wurde dann irgendwann müde und daran muss er arbeiten. Er will sich weiterentwickeln. Mehr hat er dazu eigentlich nichts zu sagen. Also er sucht die Fehler schon bei sich, klar. Das finde ich auch okay so. Und ich glaube, ja, gegen so einen starken Gegner wie John Jones ist es schwierig, keine Fehler zu machen, weil er wirklich jede Kleinigkeit ausnutzen kann. Das haben wir beeindruckend oder eindrucksvoll mitverfolgen können bei UFC 172. Dann gab es ja auch dieses Thema, dass John Jones immer diese Hand nach vorne ausstreckt und somit dafür sorgt, dass sein Gegner ja in die Augen gepiekst wird. Und dazu hat sich Glover auch geäußert. Er sagt, ich glaube nicht, dass John mir absichtlich in die Augen pieksen wollte, aber die Referees müssen gegen sowas härter vorgehen. Ich hatte schon ein wenig Angst, dass er mich mit den Fingern so schwer verletzen könnte, dass der Kampf vielleicht abgebrochen werden muss. Der zweite Eye-Poke war sehr, sehr schmerzhaft für mein Auge, sagt Glover Teixeira. Ja, lasse ich einfach mal so stehen. Außerdem wurde er natürlich gefragt, ob er im Kampf nicht merkte, wie er so immer mehr an Boden verliert und dass er letzten Endes keine Runde gewinnt und auch nicht irgendwas gegen John Jones entgegenzusetzen hatte. Und da meinte Glover, ich wusste, dass ich die Runden verliere, aber ich weiß, dass ein Schlag alles verändern kann. Also das Übliche, was man sonst eigentlich häufig im Heavyweight sagt. Allerdings ist es schwer, einen Schlag zu landen, wenn du immer Angst haben musst, ins Auge gestochen zu werden. Ich dachte wirklich, dass ich mein Auge bei einer solchen Aktion verletzen könnte. Das ist natürlich, also ich meine, mal ganz klar, du kannst dir immer irgendwas verletzen bei einer offensiven Aktion und auch bei einer defensiven Aktion. Ich meine, das ist MMA. Und wie viele Eye-Pokes wir mittlerweile schon gesehen haben, dieses Risiko besteht immer. Natürlich sorgt John Jones dafür, dass das Risiko erhöht wird. Aber jetzt zu sagen, ja, also ich konnte deswegen nicht so richtig zur Sache gehen, weil ich Angst davor haben musste, dass mir ins Auge gestochen wird, finde ich ein bisschen doof. Und er geht sogar noch weiter. Er sagt, ich will ein Rematch. Ich werde noch härter trainieren, um eine neue Chance zu bekommen. Ich will 2 oder 3 Kämpfe bestreiten und dann wieder um den Titel kämpfen. Also er sagt nicht, er möchte einen Rematch, weil er ins Auge, unter Umständen ins Auge hätte gepikst werden können, sondern weil er sich selber, sag ich mal, in der Position sieht, wieder oben angreifen zu können. Das wird natürlich erst die Zeit mit sich bringen. John Jones hat einige Herausforderer jetzt, die auf ihn warten. Und möglicherweise werden für Glover 2 oder 3 Kämpfe nicht ausreichen, um da wieder einen Titelkampf zu bekommen. Dann hat die UFC bekannt gegeben, dass sie 2014 noch 2-mal nach Brasilien fliegen wird. Und zwar am 13.09. wird es eine Fight Night in Brasilia geben. Da hat sich Bigfoot Silva schon zu Wort gemeldet und meinte, er würde gerne gegen Travis Brown auf dieser Card sein Comeback feiern. Und seit Donnerstag trainiert der gute Bigfoot wieder, allerdings nur leicht, kann noch nicht so richtig in die Vollen gehen. Ihr wisst, der hatte ja Ende des Jahres 2013 diesen tollen Kampf gegen Mark Hunt, hat sich dabei verletzt, musste operiert werden. Zusätzlich wurde er auch nochmal gesperrt, weil er ja auch Testosteron benutzt hat, ohne die UFC darüber zu unterrichten und die Werte zu hoch waren. Ja, er würde da gerne kämpfen. Er hat am 14.09., glaube ich, Geburtstag, irgendwie so um den Dreh rum und würde das als Geburtstagsgeschenk gerne entgegennehmen. Der zweite Brasilien-Termin für 2014 ist ein Pay-Per-View und zwar UFC 179 findet am 25.10. in Rio de Janeiro statt. Außerdem hat die UFC noch bekannt gegeben, dass sie am 16.08. in Maine, das ist allerdings in den USA, einen Stopp einlegen werden. Die letzte Meldung aus Brasilien betrifft die Einschaltquoten von Ultimate Fighter 3, also der brasilianischen Variante der Ultimate Fighter Serie. Die läuft wohl sonntags nach Mitternacht, also eine sehr ungünstige Zeit eigentlich. Trotzdem erreicht Ultimate Fighter Brasilien im Schnitt 9 bis 12 Millionen Zuschauer in Brasilien. Das sind natürlich beeindruckende Zahlen. 9 bis 12 Millionen schauen sich das jede Nacht, oder nicht jede Nacht, sondern jede Sonntagnacht an. Also das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Hut ab. Dann gibt es Neues von Dominic Cruz. Gott sei Dank, muss man fast schon sagen. Er will vor Ende des Jahres wieder im Oktagon stehen. Er sagt, ich boxe, ich mache Jiu-Jitsu, ich wrestle auch. Aber ich gehe noch nicht so richtig ins, er geht noch nicht all in, sagt man es einfach mal so, benutzt mal Anglizismen, wozu gibt's die denn? So langsam beginne ich auch wieder mit Kicks, sagt Dominic Cruz. Ich muss mir Zeit lassen, nach einer Muskelverletzung muss der Muskel behutsam aufgebaut werden, sonst reißt er wieder und ich muss weitere 3 Monate pausieren. Dann wurde er natürlich darauf angesprochen, dass Dana White ja mal gesagt hat, wenn Dominic Cruz einen Titelkampf möchte bei seinem Comeback, dann wird er ihn den nicht verwehren. Ihm wurde ja der Titel aberkannt, weil er zu lange verletzt war. Hennen Brown ist jetzt offizieller Champion, nicht mehr nur Interims-Champion, wisst ihr alles, ganz klar. Und ja, er sagt, ich suche meine Kämpfe nicht selbst aus. Wenn die UFC mir einen Titelkampf gibt, nehme ich den an, wenn ich bei 100% bin, klar. Und er selber glaubt, auch wenn er wieder bei 100% ist, ist er sowieso der beste Bantamweight-Fighter in der UFC. Michael Bisping trainiert jetzt bei Mark Munoz. Das ist auch noch eine Meldung, die ich für euch habe, im Regent Training Center in Kalifornien. Da trainieren unter anderem auch Jake Ellenberger, Tom Watson, Uriah Hall und Jessica Pennington. Also das ist schon ein guter Gym. Michael Bisping ist da jetzt hin. Ich dachte, kann man mal mit erwähnen. Jetzt komme ich zu einer Meldung, die, oh, da habe ich schmunzeln müssen, als ich die diese Woche gelesen habe. Und zwar haben sich viele ja so ein bisschen gefragt, warum hat Alistair Overeem die Black Zillions verlassen? Und das wurde jetzt so ein bisschen aufgeklärt. Alistair Overeem ist ja mittlerweile bei Jackson Winklejohn. Und Gilbert Burns, das ist ein jüngerer Kämpfer bei den Black Zillions, hat jetzt erzählt, warum Dereem gegangen worden ist, sage ich jetzt mal, oder selber gegangen ist, wie auch immer. Er sagt, während einer Sparring-Session soll Alistair angeblich Guto Innocente verletzt haben. Das ist ein Heavyweight, der beim Ultimate Fighter 19 Finale am 6.7., ich glaube, das ist richtig, in Las Vegas sein UFC-Debüt feiern wird. Da soll er den bei einer Sparring-Session verletzt haben. Nee, anders, ich hab Blödsinn erzählt. In einer Sparring-Session gegen Alistair Overeem, so war's, machte dieser Guto Alistair Overeem fertig, kann man sagen. Und Guto Innocente muss wohl auch diese Sparring-Session mit einer gebrochenen Hand gewirkt haben oder kurz nach einer Handverletzung gekommen sein. Auf jeden Fall war er eigentlich deutlich eingeschränkt, aber er machte Alistair Overeem fertig. Das ist die Aussage von Gilbert Burns. Dann wurde Alistair Overeem angeblich wütend und hat Guto zu Fall gebracht, also mit einem Takedown, und hat dann sein Knie bearbeitet und ist dabei verletzt. Danach hat Alistair das Team verlassen. Gott sei Dank, sagt Gilbert, denn die Stimmung ist jetzt wieder viel besser. Auch Guto Innocente hat sich zu Wort gemeldet und er meinte, ja, das ist alles wahr. Es war bei einem Kickbox-Sparring und ich machte ihn fertig, sagte er. Er brachte mich zu Fall, obwohl das eigentlich nicht zum Programm gehörte. Logisch, beim Kickboxen gibt es keine Takedowns. Und Guto sagt auch, Alistair Overeem ist eingebildet und wurde außerdem auch noch von Anthony Johnson, Rashad Evans und Vitor Belfort immer wieder im Training besiegt. Damit kam er überhaupt nicht klar. Er hat mit keinem geredet und Guto sagt, er kann verstehen, wenn er, sag ich mal, jetzt nicht mit den jüngeren Kämpfern bei den Black Zillions spricht, aber wenn du nicht mit Rashad Evans, Vitor Belfort, Tyrone Spong oder mit dem Coach Henry Ruft redest, dann ist das was anderes. Also die Black Zillions scheinen froh zu sein, dass Alistair Overeem fort ist. Overeem hat sich ganz kurz auch zu Wort gemeldet und meinte, es sieht so aus, als ob die Entscheidung, die Black Zillions zu verlassen, die richtige war. Ich wünsche allen meinen alten Teamkameraden das Beste. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Johnny Hendricks hat sich auch zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, dass er bis Ende 2014 wieder zurück sein möchte. Ihr erinnert euch, er hatte ja diese Bizeps-OP. Ende März, in 3 Wochen, beginnt er wieder mit leichtem Training und Johnny will im Spätsommer bzw. Ende des Jahres wieder kämpfen. So September bis November, in diesem Zeitraum, möchte Johnny Hendricks zum ersten Mal dann seinen Welterweight-Titel verteidigen. Zum Schluss habe ich noch ein paar Zahlen für euch. Und zwar gibt es erste Schätzungen, wie gut sich UFC 172 verkauft hat. Man rechnet mit 350.000 verkauften Pay-Per-Views. Das sind ähnlich viele wie UFC 170. Da hieß der Main-Event Ronda Rousey gegen Sarah McMahon. UFC 171 hat sich so 300.000 Mal verkauft. Sprich, John Jones draht ein bisschen besser als Johnny Hendricks, könnte man jetzt sagen. Der letzte Pay-Per-View von John Jones lag, also das war gegen Alexander Gustafsson, ihr erinnert euch, so circa bei 300.000 verkauften Pay-Per-Views. Auch da konnte er sich also ein bisschen steigern. Allerdings kann die UFC mit 2014, was Pay-Per-View-Verkaufszahlen angeht, nicht ganz so zufrieden sein. 4 Pay-Per-Views gab es in diesem Jahr und insgesamt hat man so ungefähr 1,2 Millionen Pay-Per-Views verkauft. Nur mal so als Vergleich. UFC 168 verkaufte sich alleine 900.000 Mal. Also ein Pay-Per-View hat da eigentlich 3/4 so viel eingebracht wie 4 Pay-Per-Views im Jahre 2014. Das ist natürlich schon ein kleines Problem für die UFC, gar keine Frage. Dann kommen wir zu den Fight-Announcements. Da gab es auch wieder einiges und ich werde auch ein paar unbedeutende Kämpfe auslassen, sonst wären wir ja heute nicht mehr fertig. Ich möchte beginnen mit UFC on Fox 12, findet am 26.07. statt in San Jose. Und zwei Kämpfe wurden bekannt gegeben. Zum einen wird Josh Thompson auf Michael Johnson treffen, sprich Josh Thompson retired noch nicht. Das ist die gute Nachricht. Und Nick Diaz heißt auch nicht sein Gegner, sprich er muss sich jetzt ein Twitter-Battle mit Michael Johnson liefern. Und Anthony Rumble Johnson bekommt seinen ersten Kampf nach der tollen Performance gegen Phil Davis. Er trifft auf Antonio Rodrigo Nogueira. Also Little Knock, so. Für UFC 175 wurden Kämpfe noch angekündigt, und zwar auch ein Comeback, und zwar von Stefan, oder ich, er ist Holländer, man kann es auch einfach so aussprechen, wie man es normalerweise in Deutschland aussprechen würde. Stefan Struve, wie die Amerikaner sagen, trifft auf Matt Mitrion, und Ildemar Alcantara trifft auf Santiago Ponzinibbio. Ultimate Fighter 3 Finale, da habe ich euch ja schon erzählt, dass Fabio Maldonado den verletzten Junior Dos Santos ersetzt. Für die Fight Night in Neuseeland am 28.06. wurden drei Kämpfe bekannt gegeben. Robert Whittaker gegen Mike Rhodes, Anthony Porosch gegen Gian Villante und John Delos Reis gegen Richie Fekulik. Ja, also das sind auch drei Kämpfe, muss ich jetzt sagen, hätte ich vielleicht rauslassen können, egal. Die nächsten drei, die möchte ich nicht außen vor lassen, die sind nämlich hochinteressant. Und zwar für das Ultimate Fighter 19 Finale in Las Vegas am 6.7. Dustin Ortiz trifft auf Justin Scoggins. Das wird ein toller Kampf. Scoggins und Ortiz haben mir zuletzt richtig viel Spaß gemacht. Da freue ich mich sehr drauf. Guto Inocente, von dem haben wir ja vorhin geredet, ein Kämpfer der Black Zillions, ein Heavyweight, trifft auf Derek Lewis. Auf Guto freue ich mich auch. Also jemand, der Alistair Overeem fertig macht, kann nicht ganz schlecht sein. Und Sarah Morse trifft auf Alexis Dufresne, irgendwie so. Sarah Morse hat mir bei Ultimate Fighter sehr gut gefallen. Die hat zwar verloren gegen gegen Juliana Pena, aber hat eine gute Figur gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und Alexis Dufresne oder so ist eine neue Kämpferin, auf die können wir uns dann auch freuen. Außerdem gibt es neuen Gegner für Sam Cecilia bei UFC 100, was ist das, 73 in Las Vegas am 24.05. und der heißt Aaron Phillips. Cecilia sollte eigentlich auf Doho Shore treffen, der hätte sein UFC-Debüt gefeiert, der verletzte sich aber und jetzt feiert eben Aaron Phillips sein UFC-Debüt. So schnell kann es gehen. Außerdem wurden weitere Kämpfe bekannt gegeben für UFC 176. Los Angeles, 2.8. Der Main Event wird Jose Aldo gegen Chad Mendes 2 sein. Aldo meinte, er hätte sich zwischen Cub Swanson und Chad Mendes entscheiden dürfen. Und Aldo sagte, ich und Chad kennen uns, wir haben schon gekämpft. Es gibt also nicht viel, das wir voreinander verstecken können. Ich werde hart trainieren, damit ich ihn wieder ausnocken kann. Toller Main Event für UFC 176, wie ich finde. Und zu Recht bekommt Chad Mendes eine weitere Chance. Außerdem wird Badge Korea auf Shayna Baszler treffen. Das habe ich ja schon erzählt. Und Jussia Formiga trifft auf Zach Makowski. Zach Makowski hat auch eine sehr, sehr gute Figur abgegeben, seit er in der UFC ist. Auch da freue ich mich auf den Kampf. Und die Fight Night in Atlantic City am 16.07. hat auch noch einige Kämpfe dazu bekommen, unter anderem Rick Story gegen John Howard, Edson Barboza, da können wir uns auch freuen, gegen Evan Dunham, das wird ein toller Kampf, also da freue ich mich schon riesig drauf. Jim Ellers trifft auf Lucas Martins und Gleison Tibau auf Pat Healy, holy shit. Gleison Tibau, Pat Healy, das klingt auch nach einem Slugfest, da freue ich mich auch schon drauf. Und die Fight Night in San Antonio hat auch noch einen Kampf abbekommen. Am 28.06. heißt es Ricardo Lamas gegen Hakran Diaz. Diaz kommt von Nuevo Uniao, ist also ein Trainingskompane von Jose Aldo. Das war's schon mit den News. Ich habe aber noch was ganz, ganz Kurzes in eigener Sache. Und zwar habe ich mich jetzt entschlossen, ich werde also bei der Fight Night in Berlin dabei sein. Ich werde am 30.05. nach Berlin reisen, am 31.05. dann natürlich beim Event sein, am 1.06. geht's dann wieder zurück. Und ich plane für den 30.05. so ein kleines Hörertreffen in den Abendstunden, so 20, 21 Uhr. Wer also Lust hat, bei diesem Hörertreffen dabei zu sein, der kann mich gerne anschreiben, @RickyPalm, Ricky nur mit K, ohne C, auf Twitter oder ihr schickt mir eine Mail, ricky@mmaradio.de, oder ihr schreibt es in die Kommentare auf YouTube, Facebook, Twitter, weiß der Kuckuck wo. Versucht mich einfach zu erreichen, ihr werdet es schaffen. Auf mmaradio.de könnt ihr natürlich auch im Beitrag kommentieren und sagen, ich hätte Lust, beim Hörertreffen mitzumachen. Wenn es da dann 3-4 Leute gibt, die Lust hätten, dann würde ich nämlich gucken, dass wir uns vielleicht irgendwo einen Tisch reservieren und zusammen schön essen gehen. Ich kenne da den besten Burger in Berlin und in diesen Laden würde ich gerne mit euch gehen und ein bisschen quatschen, ja, warum nicht? Mein Gott, das wird bestimmt ganz unterhaltsam. Gut, das war's jetzt. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Like dieses Video, da würde ich mich sehr drüber freuen und gebt anderen UFC-Fans Bescheid, dass es hier eine deutsche Plattform gibt, die euch mit UFC-News versorgt. Wo gibt's das denn sonst? Bitteschön. Jedenfalls so ausführlich. Nirgends. Also, vielen Dank, schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.